uns gefällt. Für uns ist jeder Tag verloren, der den Nächsten nicht in den Schatten stellt. Wir wissen, was wir wollen, hammerhart und haargenau. In Bergen von Millionen schwimmen und an jedem Finger ein. Wir wissen, was wir wollen, hammerhart und haargenau. In Bergen von Millionen schwimmen und an jedem Finger ein. Frau. Ruf von anderen und träumen. Ist für uns gar nicht so schwer. Wir leben schnell und exzessiv. Was will man eigentlich noch mehr? Wir wissen, was wir wollen, hammerhart und haargenau. In Bergen von Millionen schwimmen und an jedem Finger ein. Wir wissen, was wir wollen, hammerhart und haargenau. In Bergen von Millionen schwimmen und an jedem Finger eine Frau. Wir gehen weiter unseren Weg, wenn uns auch irgendwann das Geld ausgeht.